Kapitel 20 von Gedichte, neue Sammlung von Robert Eduard Prutz. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. An Dingelstadt. Frankfurt am Main, den 7. September 1842. Was höre ich? Was? Nein, nein. Ich kann's nicht glauben. Konstantinopel heißt das Ziel der Fahrt. Ins Land des Opiums, aus dem Land der Trauben. Ein schlechter Tausch, bei des Propheten Bart. Bist du so satt, den aufgestutzten Plunder, den man die Blüte von Europa nennt? Und sehnt dein Herz sich nach dem Land der Wunder, dem palmenreichen Orient? Willst du dich auch im Bug des Hengstes wiegen? Singst du nun auch, wär ich in Mekka spann? Willst Betel kauen und auf dem Teppich liegen? Kreuzweis die Beine wie ein Muselmann? Dein Deutschland, wie? Warum verlässt du wieder den teuren Boden, welcher dich genährt? Verlässt dein Volk, das ungern deine Lieder und ungern deinen Arm entbehrt. Was willst du dort? Willst in die Zeitung schreiben, was unanstößig ist vor der Zensur, und dass die Türken es nicht besser treiben, als wir bei uns im Lande der Kultur? Willst du uns melden, wen des Sultans Gnade mit einem neuen Ehrenpelz bedeckt, und wie viel Weiber links beim Kaiserbade man jüngst im Bosporus gesäckt? Nachtwächter was, der durch die Totengassen mit lautem Klang allmächtig mahnend blies: Wir sind erwacht, jetzt willst du uns verlassen, da kaum sich erst die Morgenröte wies? Du Feuerkopf, du mit den Fortschrittsbeinen, was willst du dort an jener Küste Rand? Nie siehst du dort, nie dort die Sonne scheinen. Zum Spott nur heißt's das Morgenland. Und doch, ja, schüttle nur die Locken, durch die der Hauch der Zukunft munter weht. Und sieh mich an, verwundert und erschrocken, weil dein unschuldig Herz mich nicht versteht. Du bleibst uns doch, du bist für uns geboren. Und gingst du auch 10.000 Meilen weit, du gingst uns dennoch, dennoch nicht verloren. Du bist ein Sohn der neuen Zeit. Kann denn ein Sohn auch von der Mutter lassen, die ihn mit Schmerz und Lächeln doch gebar? Vermag er je den heiligen Schoß zu hassen, der seines Daseins erste Wiege war? So haben wir im Schoß der Zeit gelegen, so lenkt sie uns den jugendlichen Schritt. So gab sie uns als besten Muttersegen, sie gab uns unsere Lieder mit. Auch dir, so lass die Jugend brausen, den Becher leere, büße deine Lust. Im Fluge lass die Welt vorübersausen und presse fest das Leben an die Brust. Wo du auch bist, mit dir sind deine Lieder. Sie schirmten dich in London und Paris. Sie bringen dich an unseren Busen wieder. Und wär es aus dem Paradies. Glück auf die Fahrt. Genieße, forsche, lerne. Ein wechselnd Schicksal schmiede dich zum Mann. Und kehrst du heim, wo zeigt ihm dann ihr Sterne, zeigt ihm die Städte, wo er siedeln kann. Gönnt eine Heimat, einen Ort ihm wieder, wo auch der Ernst des Lebens sich ihm naht. Und prächtig aus der goldenen Saat der Lieder entfalte sich die Frucht der Tat. Ende von Kapitel 20.